Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe sagte, gib mir alle Erstgeborenen. Das sind die ersten Kinder von Menschen und Tieren. Sie gehören mir. Dritter Mose sagte zum Volk, denkt an diesen Tag. Ihr seid aus Ägypten gegangen. Dort wart ihr Sklaven. Jahwe hat euch stark geholfen. Esst kein Brot mit Sauerteig. Vierter heute geht ihr weg. Es ist der Monat Abib. Fünfter Jahwe bringt euch in ein Land. Es ist das Land der Kanaaniter und anderer Völker. Er hat es euren Vorfahren versprochen. Das Land hat viel Milch und Honig. Ihr sollt dieses Fest in diesem Monat feiern. Sechster ist 7 Tage lang Brot ohne Sauerteig. Am 7. Tag feiert ein Fest für Jahwe. Siebter ist 7 Tage lang Brot ohne Sauerteig. Ihr sollt kein Brot mit Sauerteig haben. Auch keinen Sauerteig selbst, Rasse 8. An diesem Tag erzähle deinem Sohn, Jahwe hat das für mich getan. Das war, als ich aus Ägypten ging. Neunter, das soll ein Zeichen an deiner Hand sein. Es soll auch ein Zeichen an deiner Stirn sein. So denkst du immer an Jahwes Worte. Jahwe hat dich mit starker Hand aus Ägypten geführt. Zehnter, darum haltet diese Regel. Macht es jedes Jahr zur richtigen Zeit. Elfter, Jahwe wird dich in das Land der Kanaaniter bringen. Er hat es dir und deinen Vorfahren versprochen. Zwölfter, gib Jahwe alle Erstgeborenen. Das sind die ersten männlichen Tiere. Sie gehören Jahwe. 13. Das erste Fohlen eines Esels musst du mit einem Lamm kaufen. Wenn du es nicht kaufst, musst du es töten. Aber du musst jeden ersten Sohn kaufen. 14. Wenn dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann antworte ihm, Jahwe hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt. Dort waren wir Sklaven. 15. Der Pharao wollte uns nicht gehen lassen. Dann tötete Jahwe alle Erstgeborenen in Ägypten. Das waren Menschen und Tiere. Darum gebe ich Jahwe jedes erste männliche Tier. Und ich kaufe jeden ersten Sohn frei. 16. Das soll ein Zeichen an deiner Hand sein. Es soll auch ein Zeichen an deiner Stirn sein. So erinnerst du dich, Jahwe hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt. 17. Der Pharao ließ das Volk gehen. Gott führte sie nicht den kurzen Weg. Dieser Weg ging durch das Land der Philister. Gott dachte, das Volk könnte Angst vor Kämpfen bekommen. Dann würden sie vielleicht nach Ägypten zurückkehren. 18. Gott führte das Volk durch die Wüste. Sie gingen zum Schilfmeer. Die Israeliten zogen bereit zum Kampf aus Ägypten. 19. Mose nahm Josefs Knochen mit. Josef hatte die Israeliten schwören lassen. Er sagte, wenn Gott euch hilft, nehmt meine Knochen mit. 20. Sie zogen von Suchot weg. Sie lagerten in Etam. Das war am Rand der Wüste. 21. Jahwe ging vor ihnen her. Am Tag war er eine Wolkensäule. Er zeigte ihnen den Weg. In der Nacht war er eine Feuersäule. Er gab ihnen Licht. So konnten sie Tag und Nacht gehen. 22. Die Wolkensäule war immer am Tag da. Die Feuersäule war immer in der Nacht da.